Satanis. Firmament waren, von den Gewässern, die ober dem Firmament waren. Und es war so. Da tobten brausend heftige Stürme. Ich vor dem Winde, so flogen die Wolken. Die Luft durchschnitten feurige Blitze. Und schrecklich rollten die Donner umher. Der Fluten stieg aus einer Heiß, der allerquickende Regen. Der allverheerende Schauer. Leichte, flockige Schnee. Das trockene Land, Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Der Berge, Gipfel, Steigen, der Berge,

den dritten Tag. Gott preisend und sprechend. Schieb auf die Seite, erbleib die Leine. Thank you. voller Bräutigam. Ein Riese stolz und froh zu rennen seine Bahn. Ausgedienten Himmelsraum ziert ohne Zeit der hellen Sterne Gold. Und die Söhne Gottes verkündigten den vierten Tag mit himmlischem Gesang. Seine Macht ausrufen, also die Nacht, die verschwand, der folgenden Nacht.